Wir wecken die Kräfte, die in euch wohnen. Wir schüren den Hass und die Emotionen. In unseren Adern kocht blickiger Blut. In unseren Text steckt nordische Wut. Lanzer, Lanzer sind bereit. Neue deutsche Fröhlichkeit. Lanzer, Lanzer sind bereit. Neue deutsche Fröhlichkeit. Ihr wollt weiße Rock'n'Roll und ihr werdet nicht kriegen. Lanzer ist ein, dass die Fetze entfliegen. Rahmen für es. Es ist unsere Mission und euer, unser schönster Lohn. Lanzer, Lanzer sind bereit. Neue deutsche Fröhlichkeit. Lanzer, Lanzer sind bereit. Neue deutsche Fröhlichkeit. Und der Mond zieht seine Bahn über

auf und davon, davon, davon, davon, davon, davon, davon, davon, davon, davon, davon, auf und davon. How do jigaboo? Deutschland ist ein schönes Land, wir lieben es so sehr. Doch für Affen ist bei uns längst schon kein Platz mehr. Afrika für Affen, Europa für Weiße. Steckt die Affen in ein Boot und schickt sie auf die Reise. Im Hafen geht die Party ab, die Stimmung ist famos. Alle Affen sind an Bord, jetzt geht die Reise los. Afrika für Affen, Europa für Weiße. Steckt die Affen in ein Boot und schickt sie auf die Reise. Das Boot, das ist auf hoher See, da gibt's den großen Schreck. Im Schiffsraum, da trinkt Wasser ein, der Kahn, der hat eine Lecke. Afrika für Affen, Europa für Weiße. Steckt die Affen in ein Boot und schickt sie auf die Reise. Das Boot, das sinkt unweigerlich, den Affen hilft kein Schrei. Und weil keiner schwimmen kann, wird sie wohl ersoffen sein. Afrika für Affen, Europa für Weiße. Steckt die Affen in ein Boot und schickt sie auf die Reise. Die Fische auf dem Meeresgrund beginnen gleich zu zechen. Doch Affenfleisch ist ungesund und alle müssen brechen. Afrika für Affen, Europa für Weiße. Steckt die Affen in ein Boot und schickt sie auf die Reise. Der Haifisch und der Tintenfisch, der Stör und die Muräne. Die hatten von dem Affenfleisch 3 Tage lang Migräne. Afrika für Affen, Europa für Weiße. Steckt die Affen in ein Boot und schickt sie auf die Reise. Und die Moral von der Geschichte, Leute, hört gut her. Passt euch irgendjemand nicht, dann schickt ihn raus aufs Meer. Afrika für Affen, Europa für Weiße. Steckt die Affen in ein Boot und schickt sie auf die Reise. Afrika für Affen, Europa für Weiße. Ja, steckt die Affen in ein Klo und spürt sie weg wie Scheiße. Waffen für alle, Waffen für alle, Waffen für alle. Jeder Zeiten. Irgendwelcher verrückter linker Terroristen. Glaubst du, du bist ein Polizist? So ein blasser grüner Knabe. Da fühl ich mich viel wohler, wenn ich meine Pumpgun habe. Ne Knarre für so viele, Bombe für Kalle, ne Bombe für Helmut, Waffen für alle. Waffen für alle, Waffen für alle, Waffen für alle, Waffen für alle. Für Kalle, ne Bombe für Helmut, Waffen für alle, Waffen für alle, Waffen für alle, Waffen für alle, Waffen für alle, Waffen für alle, Waffen für alle, Waffen für alle, Waffen für alle, Waffen für alle, Waffen für alle. Meine Gedanken dreht sich nur um eins und zwar um Bier. Wie ausgetrocknet ist mein Hals, meine Zunge klebt wie Pilz. Ich träum nur noch mal Hopf und Malz, mein Mund, die schreit nach Pilz. Wann hab ich einen Lohn? Himmel, Arsch und Zwirn. Ich will mich jetzt besaufen, wie mit ohne Gehirn. Hurra, hurra, hurra, hurra. Wir sind die Koma-Kolonne, wir sind wieder da. Hurra, hurra, hurra, hurra. Wir sind die Koma-Kolonne. Wir sind wieder da. Jetzt renne ich zur Kneipe hin und hör schon lautes Schreien. Die Kameraden hocken alle drin, zahlen sich die Biere rein. Da kommt der blöde Wirt und quatscht, die sind ja stockbesoffen. Ein angetrunkener gibt's kein Bier, da bin ich schwer betroffen. Ich schlag ihm in sein Maul und steige hinter Tresen und bin eine Bereicherung für das Gaststättenwesen. Hurra, hurra, hurra, hurra. Wir sind die Koma-Kolonne, wir sind wieder da. Hurra, hurra, hurra, hurra. Wir sind die Koma-Kolonne, wir sind wieder da. Sie wird an diese alte Sau, der Stasi-Spitzelin. Und heute grinst sie nett und tut, als wäre nichts geschehen. Ich habe nichts vergessen, also alles ganz genau. Ich hau hier in die Fresse, dieser alten roten Sau. Jetzt ruft die Cody Bullen, was ist uns scheißegal. Wir hauen hier jetzt den Stall zu klauen und singen noch einmal. Hurra, hurra, hurra, hurra. Wir sind die Koma-Kolonne, wir sind wieder da. Hurra, hurra, hurra, hurra. Wir sind die Koma-Kolonne. Wir sind wieder da. Neben mir so ein feiner Pinkel, rinnt vorne in seinen Zinken. Erkennt uns an, schlagt, ruft er nicht, wir trinken bis wir stinken. Hurra, hurra, hurra, hurra. Wir sind die Koma-Kolonne. Wir sind wieder da. Hurra, hurra, hurra, hurra. Wir sind die Koma-Kolonne. Wir sind wieder da. Jetzt vermeiden wir den Aufenthalt, auch noch den letzten Gästen. Wenn ihr nur mit Speien wollt, dann fahrt doch in den Verletzten. Hurra, hurra, hurra, hurra. Wir sind die Koma-Kolonne. Wir sind wieder da. Hurra, hurra, hurra, hurra. Wir sind die Coma-Kolonne, wir sind wieder da. Ihr Tiere, das war's. Aus, aus, aus.